Idee? Globale Verlautbarungen. Da es eigentlich keine trivialen Aussagen zu Dingen von globaler Bedeutung geben kann, bedenkt Schneider bei der Aufbereitung seiner Kunstsache jene mit ihr in Verbindung stehenden Dinge, wie sie ihm vorgegeben sind. Dabei kommt er zu dem Schluss, dass er in der Hauptsache alleine triviale Erkenntnisse in einfacher Weise annähernd abschließend zu klären vermag.